dich nun frei. Wirklich frei. So grüß euch denn meiner Freiheit. Geriet, verflucht sei dieser Ring. Gab's ein Gold mir Macht ohne Maß, nun zeig sein Zauber und dem, der ihn trägt. Kein froh soll seiner sich freien, kein glücklichen lache sein lichter Glanz. Wer ihn besitzt, den sehre die Sorge, und wer ihn nicht hat, den nage der Neid. Jeder giere nach seinem Gut, doch keiner genieße mit Nutzen sein. Ohne Wucher hüt ihn sein Herr, doch den Bürger zieh er ihm zu. Im Tode verfallen, fessel den Feigen die Furcht. So segnet ihn höchster Not, der Nibelung seinen Ring. Behalt ihn nun, hüte ihn wohl. Meinem Fluch fliehest du du seinem Liebesgruß.